er schuf das Urrevier. Gott erschuf den S04, die Frauen und das Bier. Gott erschuf das Urrevier. Als Gott sich einst seine Welt besah, da fragte er sich, ist denn noch alles da? Denn irgendwie erschien sie nicht komplett. Da waren Felder, Wiesen, Wald und Flur, doch hier fehlte die Emscher und dort die Ruhr. Und für den Mann eine Frau wär auch sehr nett. Gott erschuf den S04, die Frauen und das Bier. Gott erschuf das Ruhrbier. Gott erschuf den S04, die Frauen und das Bier. Gott erschuf das Ruhrbier. Zufrieden lehnte er sich zurück. Mir fehlte nur noch das Bier zum Glück und die schönste Nebensache auf der Welt. Mit Herz, Genie und Schöpferkraft ist Gelsenkirchen bald geschafft und der Stadtteil Schalke hergestellt. Schuf das Ruhrrevier. Tausend Feuer, tausend Bier, tausend Freunde, S04. Das hat der Himmel uns geschenkt. Über Schalke strahlt Königsblau, ein Kasten Bier im Arm ne Frau. Wie schön, wie Gott das Schicksal lenkt. Gott erschuf den S04, die Frauen und das Bier. Gott erschuf das Ruhrrevier. Gott erschuf den S04, die Frauen und das Bier. Gott erschuf das Ruhrrevier. Gott erschuf den S04, die Frauen und das Bier. Gott erschuf das Ruhrrevier. Gott erschuf den S04, die Frauen und das Bier. Gott erschuf